Abschnitt 27 von Der feurige Busch von Paul Zech, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Der Prophet in der Sonntagskneipe. In feuchten Kellern, überwölkt von Tabaksdünsten und überzischt von rosa Lampenlicht, verführt von Fusel und von Weiberbrünsten, verblattert das Gesicht, ihr Sklaven, die zerschlagenen Muskeln wie in Binden und den entnervten Blick veräußerlicht. O Menschen, ihr, ist dieses hier Verwinden von Peitschenschlägen, Gift und Aderlass, der Knechtschaft in den Höhlen, wo euch ein Erblinden rasend im Kreise drehte wie ein dummer Jahrmarktspaß. Ist dieses Opfer, wandelt sich zur Speise, zum Sakrament der unterdrückte Hass, fuhr schon durch heiße Fieberbetten eure Reise, durch rotgeschundene Leiber euer Schreckgeschrei, und klangen eure Ohren nicht schon manchmal leise? Macht euch nicht klein, schlagt diesen Babelbau entzwei, lasst euch vom Unterstströmenden bezwingen, wie Jonas sich bezwingen ließ vom Hai. Denn dort, wo Funken rot wie Regenschauer springen und die geborstene Brust der Erde qualvoll brüllt, wie Mörder kreischen vor entblößten Henkerklingen, dort, wo sich Diebe und Erpresser unverhüllt in götzenhaftem Hochmut blähen, das dort ist Ninive, und ihre Zeit ist schon erfüllt. Wann seid ihr Schnitter, dieses Reife wegzumähen? Ende von Der Prophet in der Sonntagskneipe.